Erster Job merkte, dass der König an Absalom dachte. Zweiter Job schickt eine kluge Frau aus Tekoa. Er sagt, zieh Trauerkleider an. Benutze kein Öl. Dritter geht zum König. Sprich mit ihm. Job sagte ihr genau die Worte. Vierter, die Frau ging zum König. Sie verbeugte sich tief. Sie rief, hilf mir. Fünfter, der König fragte, was ist los? Sie sagte, ich bin eine Witwe. Sechster, ich hatte zwei Söhne. Sie stritten sich. Ein Sohn tötete den anderen. Siebter, die Familie will meinen Sohn töten. Dann habe ich keinen Erben mehr. Achter, der König sagte zu der Frau, geh nach Hause. Ich werde dir helfen. Neunter, die Frau sagte, mein König, die Schuld liegt bei mir. Du bist unschuldig. Zehnter, der König sagte, wenn dich jemand bedroht, bring ihn zu mir. Elfter, David sagte, deinem Sohn wird kein Haar gekrümmt. Er bleibt sicher. Zwölfter, die Frau fragte, darf ich noch etwas sagen? Der König sagte, sprich. Dreizehnter, sie fragte, warum holst du deinen Sohn nicht zurück? Du handelst falsch. Vierzehnter, wir alle sterben. Aber Gott will das Leben retten. Er holt Verstoßene zurück. Fünfzehnter, ich kam zum König, weil ich Angst hatte. Ich wollte Hilfe suchen. Sechzehnter, der König wird mich retten. Er lässt meinen Sohn nicht sterben. Siebzehnter, der König ist weise wie ein Engel. Gott sei mit dir. Achtzehnter, der König sagte, sag mir die Wahrheit. Die Frau sagte, bitte sprich. Neunzehnter, David fragte, hat Job dir geholfen? Sie sagte, ja, Job gab mir die Worte. Zwanzigster, Job wollte die Situation ändern. Aber der König weiß alles auf Erden. 21. Der König sagte zu Job, gut, hol den jungen Absalom zurück. 22. Job verbeugte sich tief. Er dankte dem König für seine Güte. 23. Job ging nach Geschur. Er brachte Absalom zurück nach Jerusalem. 24. Der König sagte, er soll nach Hause gehen. Er darf mich nicht sehen. 25. Absalom war sehr schön. Er hatte keine Fehler von Kopf bis Fuß. 26. Er schnitt sich einmal im Jahr die Haare. Die Haare waren sehr schwer. 27. Absalom hatte drei Söhne und eine Tochter. Seine Tochter hieß Tamar. 28. Absalom wohnte zwei Jahre in Jerusalem. Er sah den König nie. 29. Absalom rief nach Job. Aber Job wollte nicht zu ihm kommen. 30. Absalom sagte, zündet Joabs Feld an. Seine Diener taten es. 31. Job ging zu Absalom. Er fragte, warum habt ihr mein Feld angezündet? 32. Absalom sagte, ich will den König sehen. Wenn ich schuldig bin, töte mich. 33. Job erzählte es dem König. David rief Absalom und küsste ihn.